Упражнение 3, страница 165. Lernt Marie in der 10. Klasse? Ist sie mit ihren Noten zufrieden? Möchte sie nach dem Schulabschluss auf eine Fachschule mit Abitur gehen? Will sie den Beruf Physiklaborantin erlernen? Kann sie später auf die Universität gehen? Geht es ihr gut?